Christian Lillingers Open Forum for Societies. Tilman Hopp, Klangregie. Kaya Draxler, Klavier. Christopher Dell, Vibraphon. Ron Stebinski, Wolitzer. Robert Landfermann, Kontrabass. Antonis Anisegos am Flügel. Lucy Railton am Violoncello. Roland Neffe an Marimbaphon, Vibraphon und anderen Instrumenten. Und Christian Lillinger, Schlagzeug. Nochmal Tilman Hopp, bitteschön. Christian Lillingers Open Forum for Society bei der Now Jazz Session der diesjährigen Donaueschinger Musiktage und die geht jetzt ihrem Ende zu, beziehungsweise ist schon zu Ende. Vielen Dank an dieser Stelle an das Technikteam vor und hinter der Bühne. Jetzt kommen noch ein paar Namen. Stellvertretend danke ich Alfred Habelitz, Johannes Grosch und Tobias Neumann. Die Produktionsleitung hatte Lydia Münster. Ich bin Julia Neubert und ich gebe jetzt ab an meine Kollegin Nina Polaschek. Sie hat schon erste Reaktionen auf das Konzert. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, ganz herzlichen Dank an Julia Neubert. Bei mir im improvisierten Studio, SWR-Studio, habe ich jetzt drei Gäste. Die sitzen hier bei mir in einer winzig kleinen Umkleidekabine der Sporthallen der Realschule und ich darf begrüßen einerseits Elke Moltrecht, sie ist Kuratorin und Dramaturgin in Berlin. Hannes Kerschbaumer ist Komponist aus Südtirol, lebt in Innsbruck, ist auch Elektroniker, beschäftigt sich auch als Komponist sehr stark mit Elektronik. Und Thomas Mayer aus Zürich, er ist Musikwissenschaftler und Musikessayist. Herzlich willkommen. Wir haben heute am Abend zwei sehr unterschiedliche Konzerte gehört und vielleicht frage ich in die Runde um einen kleinen, kurzen ersten Eindruck. Ich bin jetzt sehr, sehr energetisch aus dem zweiten Teil mit Christian Lillinger rausgegangen. Da sieht man, das ist eigentlich eine Band. Eigentlich ist es ein Bandkonzept und man sieht, wie weit der Jazz die Türe aufmacht. Und man merkt aber auch, dass es nicht möglich ist, sowas zu machen, ohne tatsächlich auch kompositorische Strukturen mit einzubeziehen. Ja, das war jetzt gerade ein tolles Feuerwerk. Der erste Teil war natürlich das völlige Gegenteil, also mit einem Gesang manchmal, der sich entspannt gab, dass es fast runterrutschte, dass es fast die Spannung verlor, also gerade das Gegenteil, und langen Flächen, elektronischen Klängen mit Bildern, die man jetzt im Radio nicht gehört hat, aber Bildern, die von der Elektronik beeinflusst waren, die auch vom Gesang beeinflusst waren, die man gesehen hat. Es gab da Einflüsse, also da was völlig anderes. Ja, klar, diese zweite Hälfte hat eine unglaubliche Energie ausgesprüht. Man merkt auch, es ist ein Mastermind dahinter, der das Ganze sehr gut koordiniert und dadurch auch diese dramaturgischen Kurven unglaublich detailliert gestaltet. Das ist natürlich ein unglaublicher Akzent oder ein Unterschied zum ersten Teil, der ja doch gewisse Längen aufgewiesen hat und auch dort dann, wie soll ich sagen, überraschenderweise auch im zweiten Teil mit Liniger auch die Elektronik dann ein sehr, sehr spannendes Element wurde, das dann wirklich auch ja, in gewissen Teilen Überhand gewonnen hat. Aber es ist eben auch wirklich interessant zu sehen, der erste Teil so artifiziell in einer Jazz-Session, Jazz-Now-Session und passt aber auch insofern trotzdem, weil die Artifizialität ist quasi auch ein Element dieser Kunstform geworden, die auch diesen Anspruch für sich nimmt und sie haben sich dort vielleicht ein sehr starkes, zu starkes Hinterland gebaut mit schweren Texten, mit schwerem Bildmaterial im ersten Teil und im zweiten, das war Leben pur. Obwohl es ja hochkomplexe Ausgangskompositionen waren, die Musiker haben ja richtig wirklich arbeiten müssen. Es ist ursprünglich eine Studioproduktion gewesen, die sehr detailliert ausgearbeitet wurde und jetzt live auf die Bühne gebracht wurde. Hat so etwas funktioniert aus Ihrer Sicht? Ich höre heraus, ja, vielleicht noch ein paar. Ich würde sagen, bedingt. Man merkt, das sind hochvirtuose Musiker, das sind komplexe Dinge, die da einstudiert wurden. Die Dinge sind an sich spannend, aber die sind jetzt wahrscheinlich stolz darauf, dass die Stücke einigermaßen, die Themen einigermaßen gerade hinkriegen. Aber ich finde es auch gleichzeitig sehr angestrengt und unheimlich verkrampft. Also über weite Strecken. Diese Lebendigkeit, die er natürlich rausgespürt hat, die ist schon da. Aber ich finde, die ist auch gefangen. Völlig in diesen Konzepten. Die Stücke sind nicht lang genug, die Stücke sind viel zu kurz, sie entwickeln sich nicht richtig. Und man merkt, wenn die Musiker mal aus bisschen von ihren Partituren wegkommen, dann laufen sie in Klischees rein, dann laufen sie in grob plakative Entwicklungen rein. Und die Details wirklich, da können sie sich nicht wirklich frei bewegen. Eine Struktur entsteht nicht nur aus der Partitur, sie müsste auch in der Improvisation entstehen, da passiert zu wenig. Aber ich finde es trotzdem interessant, gerade die Herangehensweise, die Produktion, dass man quasi Material in einem geschlossenen Raum produziert und das als Ausgangsmaterial nimmt, um dann einfach weiter zu komponieren. Das heißt, es ist eigentlich so eine möglicherweise endlose Geschichte, kann das werden. Aber ich hatte auch trotz dieses lebendigen Eindrucks den gewissen gefangenen Eindruck, am Anfang stärker als später. Und es gab dann aber auch ganz faszinierende Improvisationsdetails, wie von der Cellistin, die ich, muss ich sagen, so im Jazz noch nicht gehört habe. Da hat man ganz stark die Eindrücke von neuer Musiktechnik gehabt und auch wie das Piano dann da reinging. Jazz, Bass und Piano waren schon mehr jazzig, aber dieses Cello war eben zum Beispiel ein Glanzmoment, fand ich. Aber wie weit war das nicht doch komponiert? Da habe ich ja nichts dagegen. Ich finde ja die. Ich sag nur, aber wir sagen, es sei improvisiert. Ich bin mir nicht so sicher. Es ist tatsächlich die Frage, es gibt da diese Unschärfe, die da entsteht, wo man dann ja merkt, es gibt diese Prozesse, die übergehen ins Komponierte und wie weit ist dann tatsächlich eben die Improvisation oder ist es eben diese Art von Regie, die da eigentlich darunter läuft, die dann sehr klar, eigentlich zu deutlich dann zutage tritt. Mhm. Überspitzt formuliert war mir auch, ich meine, Lillinger, es ist eine super Arbeit, die er geleistet hat, aber mir ist der Mastermind zu stark im Vordergrund. Es war dann eben diese zweite Hälfte, die dann eigentlich mit dem Cello-Solo diese Art von befreiende Wirkung hat, wo man wirklich sagt, diese Open Forms, das ist das erste Mal, wo diese Art von Atem reinkommt. Das wäre vielleicht ganz kurz auch ein Stichwort, nämlich als gute Überleitung zu Christian Lillingers Titel seines Projektes Open Form Society, der Bezug zu Karl Poppers offener Gesellschaft, kurz gefasst zu einer Utopie oder Wunsch einer demokratischen Gesellschaft, eines demokratischen Umgangs auch in der Improvisation, hat dies hier funktioniert, wenn so der Mastermind so stark ist? Ich habe ja vorhin den Begriff Band eingeführt und denke schon, das ist ein Versuch in diesem Genre, der natürlich in den Anfangsschuhen steckt. Also ich würde mir vorstellen können, jetzt nach dieser Live-Session, die vielleicht auch weiter benutzt wird für eine dritte und eine vierte und eine fünfte Fassung, was kommt bei der fünften und sechsten raus? Wie ist dann sowieso der Befreiungsschlag noch stärker? Und wie bewährt sich dann eben diese demokratische Form, die es ja ganz offensichtlich ist? Denn diese einzelnen Soli, die drin waren, haben ja gezeigt, dass ja ganz verschiedene Handschriften hier auf der Bühne stehen und miteinander arbeiten und das dann so zusammenzubringen. Ist, glaube ich, ein Prozess. Dieses Open Forum Society ist ein Prozess. Aber gut, das eine ist, dass die Open Forum, das ist ein Grundanliegen gewesen der freien Improvisation seit den 70er Jahren. Es ist sehr schwer, in einem Nonett oder ein Oktett zu realisieren. Das ist eigentlich schon fast eine zu große Besetzung für eine solche freie Improvisation. Aber okay, ich bin völlig einverstanden, das ist ein Anfang für eine Band. Und da müsste man jetzt weiterarbeiten und wirklich auch Gruppenstrukturen entwickeln, in der alle Gruppenmitglieder gleichermaßen sich einbringen können. Und das ist völlig von diesem Schlagzeuger aus dominiert und geleitet. Eben, dass man auch dann merkt, es gibt diese Art von Verantwortung. Auch die Verantwortung in der Gesellschaft, wo dann wirklich Musiker heraustreten können, auch ästhetisch ihre Wege einschlagen können. Das war ja hier eigentlich nicht. Man wird immer wieder zurückgeführt zu der quasi, ja, bös gesagt, diktatorischen Ästhetik, die da schon drüber schwebt. Und aber die Hoffnung sehe ich darin, dass er sich sehr junge Musiker zum Teil rangeholt hat. Und die sehr jungen Musiker, die zeigen, die haben richtig Power und Energie. Die sind auch noch nicht da, wo sie vielleicht in der Band jetzt hinwollen. Aber die geben so viel Energie rein. Da muss vielleicht der Christian Lillinger ein bisschen Luft lassen. Das gehört zum Prozess dazu, denke ich mal. Ist das Ganze schon oder kann es sein, Ästhetik des Widerstandes, wie es Christian Lillinger selbst bezeichnet, seine Musik und sein Wollen in der Musik auch mit dieser Band? Ich finde, es ist klar, in der freien Improvisation sind diese politischen Begriffe immer eingebracht worden. Das ist okay, die gehörten am Anfang sehr stark dazu. Ich finde es ein bisschen das Zeug, wieder die alten Ideen wieder rausgekramt. Und ich kann mich nicht damit anfreunden. Sie sollen gute Musik machen, bitte. Und wirklich dort sich befreien. Ich hätte nichts gegen eine stärkere politische Attitüde, aber die war tatsächlich nicht da. Und bei dem ersten war eigentlich der Ansatz dazu viel, viel stärker, jedenfalls nach dem Textbuch. Und da muss ich sagen, ich vermisse ja eigentlich stärkere politische Akzente in unserem Feld dieser neuen Musik und Improvisation. Und dort war die Chance da und es ist aus meiner Sicht nicht aufgegangen. Woran liegt das? Im ersten Teil, also die andere, das mit Billy Royce. Woran liegt das, dass es nicht aufgegangen ist, die Idee? Also ich habe den Eindruck, sie haben sich solche kompakten Themen sowohl auf der visuellen als auch auf der musikalischen als auch auf der Textebene genommen. Diese wundervollen Texte, die im Programmbuch stehen, die sind eine Philosophie für sich. Und das quasi in, wie viel waren es, 30 Minuten oder 40 Minuten, das dann zu Geltung zu bringen, dass jede dieser einzelnen so starken Sprachen überhaupt zusammenkommen kann, war eine Herausforderung, die nicht so aufgegangen ist. Aber dort war zumindest diese politische Ansprache weit stärker im Konzept enthalten. Über den Text. Ich finde, in diesem ersten Teil ist eigentlich der ästhetische Widerstand für mich viel stärker. Also ich bin nicht einverstanden mit dieser Zusammenstellung, sagen wir mal so. Sie gefällt mir nicht, blöd gesagt. Diese Elektronik ist okay und dann diese Bilder, die man so erkennt, Naturbilder, okay, die verfremdet werden. Und dann dieses Lied, das reinkommt, das einen völligen Gegensatz bringt und das mich sehr befremdet. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen ein Moment, wo ich denke, ah, vielleicht passiert da doch was Interessantes. Und dennoch denke ich, bei der Probenarbeit, die haben das Lied, das sich steigert, I'm tired, bis zum Schrei. Irgendwie, wenn ich sowas dreimal geprobt habe, da würde ich kritisch werden mir gegenüber und würde sagen, hey, das stimmt nicht, das geht nicht irgendwie. Und da ist nichts passiert. Das ist ein bisschen schade eigentlich bei diesem Stück gewesen. Ja, es war auch, wie soll ich sagen, dieser Impact, der vielleicht hätte da sein sollen, auch vom Klanglichen, der ist mir da irgendwie abgegangen. Es hat nicht diese Direktheit gehabt, die es sich gewünscht haben. Ist irgendwie in der Luft geblieben und das war dann nicht so konkret, wie ich mir das dann schlussendlich erwartet hätte. Das ist schön gesagt. Sehr schön. Wir sind schon ziemlich am Ende angekommen. Ich denke, das waren sehr, sehr plastische, auch erste Eindrücke zu diesem Doppelkonzert sehr unterschiedlicher Bands, einer mehrere Jahre lang fungierenden Band. Das Duo Reggia Racchetta, die tatsächlich im Duo gemeinsam alles erarbeiten, und Christian Lillingers Open Form Society mit einem Mastermind, dem Schlagzeuger Christian Lillinger, der zunächst im Studio und jetzt hier live auf der Bühne mit seinen Musikern und Musikerinnen geprobt habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elke Moltricht, Thomas Meyer und Hannes Kerschbaumer. Und damit verabschieden wir uns auch von der diesjährigen Now Jazz Session bei den Donaueschinger Musiktagen. Diese können Sie in Kürze, wie auch die Pausenbeiträge und unser Kritikerinnen-Gespräch, sehr bald auch online nachhören. Alle Infos rund um die Donaueschinger Musiktage finden Sie auf swrklassik.de oder auf swr2.de. Darunter Audio-Livestream der Musiktage, Bilder und Videoeindrücke vom aktuellen Festivalgeschehen, Video-Livestream am Freitagabend, SWR Classic ist auf Facebook und die Donaueschinger sind auf Twitter, Hashtag DOMT19 Scribblebox. Mein Name ist Nina Polaschek und ich übergebe jetzt direkt an meinen Kollegen Burkhard Eckdorf. Der gönnt sich zu später Stunde noch einen Besuch in einer Hotelbar. Ja, guten Abend. Hotelbar ist natürlich etwas untertrieben. Es ist eine riesige repräsentative Halle mit zwei Ebenen. Ich sitze hier oder stehe hier an einem kleinen Tisch Pariser Machart, ein bisschen nostalgisch. Hier stehen Sessel rum, bequeme Sessel aus Bambus und Korb. Und die Menschen sind hier, ungefähr 120 werden es sein, sind hier verteilt in einem sehr großen Raum, der eigentlich modern ist. Und auf der Bühne stehen drei Musikerinnen. Sie haben die typischen Schwarzwälder Bollenhüte auf. Das ist jetzt schon der vierte Set, den sie machen. Sie sind immer eine halbe Stunde auf dieser kleinen Bühne unter dem Rundbogen. Keyboard ist dabei und eine Sängerin und eine Schlagzeugerin, die auch singt. Und manchmal kommt es einem so vor, als wäre man irgendwo in Fernost in einem Hotel mit einer Bar daneben. Ich stehe hier vor einem kleinen idyllischen Becken, rot angestrahlt. Ich habe auch schon ein, zwei Goldfische gesehen und im Untergeschoss, das einsehbar ist wie so in einem Atrium, sind große Koi-Karpfen. Worum geht's? Es ist Music for Hotelbars, Donauparadies, und passend zum Donauparadies gibt es auch ein Spezialangebot dieses großen Hotels hier in Donaueschingen, nämlich Donaublau. Besteht aus Wodka, Blü, Curaçao, Zucker und Limonade. Ist eine ziemlich süße Angelegenheit. Ich habe vorhin schon mal probiert, sieht blau aus. Mit Strohhalm trinkt man das und es zieht ganz schön rein in den Kopf. Deswegen habe ich auch nur einmal dran genippt. Aber das gehört hier zum Konzept. Man trinkt Bier, trinkt Wein, man trinkt Cocktails, man kann sogar essen. Es gibt eine große Bar und die ist so ganz anders als das, was jetzt... Jetzt kommt hier gerade übrigens der Beifall und die drei Künstlerinnen, die Musikerinnen gehen von der Bühne. Sie verbeugen sich nicht, sondern gehen einfach ab. Es sind Jelena Kuljic, Gesang, Sabrina Mar, Schlagzeug und Gesang, und Misha Cijovic, Keyboard und Gesang. Also dieser Set ist vorbei und jetzt gegenüber der Bühne ist die Technik aufgebaut vom SWR. Drei Kollegen sind dabei. Ein Laptop hat 5 Stunden Musik gespeichert und das wird dazu gespielt. Der ganze Raum ist voll mit Lautsprechern. Es sind bestimmt 6 oder 7 Lautsprecher. Und das ursprüngliche Konzept, das kommt aus Berlin. Bastian Zimmermann hat es entwickelt, auch die Dramaturgie. Und das sind eigentlich Räume gewesen, die kleiner waren. Aber fragen wir Sie gleich, denn ich habe die Macher des Konzeptes jetzt hier. Wenn Sie gerade mal an den Tisch kommen, ich bin nämlich jetzt hier auf Sendung auf SWR 2 nach dem Jazz. Es kann auch einer zu der Seite kommen, hier zur Linken bei mir. Neben mir steht die Regisseurin für diesen Event, diesen Ambient-Event. Warum eine Regie? Ja, das merkt man eigentlich nur, wenn man auf die Bühne guckt, denn es gibt eine Art Choreografie. Also fangen wir mit Ihnen an. Sie haben einen wunderbaren Namen, kommen aus Annecy. Und wie spricht sich der Name aus? Aliénor. Aliénor Duché, Regie. Der Mann, der das Konzept entwickelt hat, von dem ich eben schon sprach, aus Berlin, kommt dieses Konzept, glaube ich, 5-mal ist es schon in verschiedenen Hotels gewesen. Er heißt Bastian Zimmermann, wie gesagt, Konzept und Dramaturgie. Und wir haben auch für diesen langen Abend einen Komponisten. Das merkt man vielleicht gar nicht, wenn man so einfach nur sich unterhält, am Tisch sitzt. Das ist alles komponiert. Und es gibt eben zwei Ebenen. Das eine ist der durchgehende Strom der Musik und das andere sind diese Bühnenacts von jeweils einer halben Stunde. Und ich spreche also mit dem Komponisten, der auch Cellist ist, Michael Rauter. Guten Abend alle zusammen. Ja, wie ist es denn? Ich weiß gar nicht, ob man das hier hört. Es scheint mir im Augenblick relativ lebendig und laut zu sein. Das ist aber, glaube ich, auch die Idee des Konzepts gewesen, dass die Leute sich unterhalten und die Musik sozusagen unterschiedlich intensiv wahrgenommen werden kann. Ist das so? Genau, das war eigentlich so ein bisschen die Grundidee für diese Reihe Music for Hotel Bars, die wir in Berlin gestartet haben, wo es irgendwie darum geht, diese verschiedenen eigentlich, ja, also vielen Haltungen, die man irgendwie zur Musik haben kann, wie man sie wahrnehmen kann, quasi eigentlich durchspielen zu können. Und was gibt es Besseres eigentlich? Es gibt eigentlich keinen anderen Ort als die Hotelbar in unserer Gesellschaft, wo man quasi fokussiert nebenbei Musik hören kann. Es gibt ja die berühmten Bar-Pianisten, die werden weniger beachtet als die Kaffeehaus-Pianisten, weil da doch bei den Kaffeehaus-Pianisten dann immer mal wieder so Stücke sind, die auch so ein bisschen Salon-Konzert-Charakter haben. Ich frage mal den Komponisten Michael Rauter, wie komponiert man eine Musik, die man ja wirklich sehr ernsthaft vor dem inneren Ohr haben muss, für Nebenbeihörer? Also ich glaube, dadurch, dass unsere ganze Hörgewohnheiten eh schon davon geprägt sind, dass wir ständig überall Musik hören, ist es, finde ich, relativ einfach, sich vorzustellen, also man hört so viel Hintergrundmusik, dass man sozusagen schon ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten vor sich hat oder sozusagen das ist ja irgendwie, der Steinbruch ist ja immer die ganzen Erfahrungen, die man hat, aus dem, was schon da ist. Und dazu, glaube ich, ist für mich auch immer, die größte Inspiration sind eigentlich auch immer visuelle Reize. Also wenn ich ein Ort, ein Gebäude, ein Raum, ist für mich eigentlich der beste Anlass, um Musik zu machen oder eine Situation. Und hier ist es so, dass der Ort schon die Situation bestimmt, die Architektur kreiert schon sozusagen eine direkte Atmosphäre. Hier ist schon so viel eingeschrieben in den Ort an unterschiedlichen Geschichten. Das ist ja eigentlich ein Filmset, könnte man sagen, diese Hotellobby. Und das ist in dem Sinne auch die Inspiration, ist diese Art von filmischem Setting zwischen Konferenz und Urlaub, zwischen Alltag und dem Alltag entfliehen. Ja, und all diese Aspekte haben für uns musikalisch wie visuell gleichermaßen eine Rolle gespielt. Das ist ja hier sozusagen so eine Art Halbwelt. Man weiß gar nicht, ist das jetzt großbürgerlich? Ist das einfach nur für Geschäftsreisende? Es kommen so verschiedene Stile zusammen. Also hier in diesem kleinen Teich, da ist ein Buddha, eine Buddha-Figur. Und dann gibt es Dampf, wie man das so kennt eben. Und auch gelegentlich kommen die Springbrunnen. Mir kommt das gerade durch die Inszenierung und durch die Regie auch ironisiert vor. Ist das das Anliegen? Also ich will dazu sagen, als ich hier reinkam, standen die drei Musikerinnen da und das war so eine richtige, das war der zweite Set und das war so, dass man sich wirklich fühlte, wie man das vielleicht entweder selber erlebt hat oder aus dem Kino oder aus dem Fernsehen kennt, eine Fernostbar, also ganz, ganz skurril mit Bewegung, also choreografiert. Wie ist das für Sie? Ja, also das Hotel ist schon auf jeden Fall skurril und wir haben ganz, ganz kleine Eingriffe gemacht, beziehungsweise eigentlich ist nur die Band neu in diesem Raum, also der Buddha war schon da, der ist nicht von uns. Und die Fische auch. Die Fische sind auch da und sind auch großartige Fische, Koi-Fische, die einen unglaublichen Wert haben. Aber es gibt auch neue Fische in den Teichen. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen habt. Es gibt auch Roboterfische, die blinzeln. Ich habe noch nicht alles durchblickt, aber mich würde eben interessieren, inwieweit gerade diese Bühnenabschnitte, das ist ja die Hälfte der fünfständigen Performance, inwieweit die, sage ich doch, sehr ironisch das auch auf die Schippe nehmen. Ist das Teil des Konzepts? Vielleicht an alle drei gerne die Frage. Also ich mag das Begriff ironisch, also das passt nicht so ganz zu uns. Humorvoll ja, aber wir ironisieren, wir machen uns nicht lustig darüber, sondern wir machen es einfach schön. Ja. Noch schöner als es ist. Und ich glaube, der Abend sieht vielleicht gar nicht so anders aus, nicht so viel anders aus als ein anderer schöner Abend, der hier stattfindet. Der ist nur ein bisschen aufgepeppt und vielleicht kommen die Leute hier, die einfach sonst nicht kommen. Was sagt der Komponist? Ja, also ich bin da ganz einverstanden, dass ich finde, es ist für mich auch keine Ironisierung, sondern ich würde sagen, es ist ein sich auf der Kippe bewegen. Also was mich an dem Ort so interessiert, also einmal, was Alinor schon gesagt hat, dass wir was verstärken, was eh schon da ist. Und ich würde sagen, wenn da sozusagen eine humorvolle Seite entsteht, dann entsteht die dadurch, dass man eben ein bisschen sich an so einer Grenze bewegt, wo auch eine Unsicherheit entsteht, wo man sich eben nicht ganz sicher ist, wie es gemeint ist. Und diese Uneindeutigkeit finde ich total, ist überhaupt wichtig für mich generell, weil ich finde ich finde die Uneindeutigkeit viel interessanter oder diese Grenze, an der es sich vielleicht in zwei Richtungen bewegen kann, interessanter als eine klar definierte Position in dem Fall. Und Ja, Bastian Zimmermann, Sie haben das Konzept ja entwickelt. Hatten Sie sozusagen die Idee, ganz ernsthaft die Hotelbar mit den einsamen Gästen an der Theke sozusagen nochmal in eine Überhöhung zu bringen, ästhetische Überhöhung? Das war eigentlich nicht der erste Gedanke. Also tatsächlich hat mich, sag ich mal, der philosophische Aspekt, wenn man sagt Hintergrundmusik, interessiert. In dem Sinne, was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Also was hat Musik mit Gesellschaft zu tun? Und wenn man sagt Hintergrundmusik, dann kommt sofort auch sowas wie funktionale Musik, also Musik für Hotelbars, Musik für Airports, gab es Brian Eno, oder Musik zum Sport machen und Musik für die Sauna oder keine Ahnung, irgendwie so. Ne? Und dieser Aspekt interessiert Musik, genau, Musik fürs Konzert ist halt eigentlich nur eine Variante davon. Und Musik für Hotelbars ist halt dann quasi, das ist ein musikalischer Ort, das ist halt was anderes als eine Sauna. Man erwartet dort auch viel konzentrierter in dem Sinne oder man erwartet einfach Musik. Und genau, also das ist in dem Sinne ein ernsthaftes Anliegen an diesem Ort und diese vielen Orte, die ja so divers sind. Also Hotelbars haben ein Spektrum an Welten und ich nenne es immer Bubbles, in die man eintaucht, wenn man die Tür öffnet und dann reingeht. Und denen sich anzunehmen, weil ich denke, also Musik ist für mich halt einfach nicht nur Klang, sondern hat immer eine performative Seite. Und auch diese Situation des Barmusikers, Musikerin oder Band oder was auch immer da ist, oder ob es nur die Lautsprecher sind. Wir hatten in Berlin in der Reihe auch eine Lautsprecher-Performance. Das sind Rollen, die es in der Gesellschaft gibt quasi und die irgendwie anzugehen, das fand ich halt künstlerisch dann irgendwie spannend. Ja. Das Tolle bei Hotelbars ist ja, dass man es meistens nicht weit hat bis zum Bett, wo man sich dann hinlegt. Also es ist sozusagen auch so eine Verlängerung des Privaten, die man sozusagen als Reisender mitnimmt. Braucht man dann eine Musik, die auch Heimat vermittelt? Oder wie ist das eigentlich? Ja, also bei uns war Thema Heimat tatsächlich sehr wichtig, weil das Hotel auch darauf eingerichtet ist. Es gibt Objekte, die dieses deutsche Süddeutschland, Schwarzwald oder Bar, also die Bar gegen diese Gegend thematisiert. Und gleichzeitig gibt es die Kois und die Palmen und der Buddha. Und ja, und wir haben diese Frage der Heimat auch für uns gestellt tatsächlich, weil es ist leider von bestimmten politischen Diskurse eigentlich geklaut. Also das darf man auch ganz ernst nehmen und angucken. Und die Qualität von der Kulturen, die hier in der Region sind, schätzen, ohne sofort in so einer Heimat-Terror zu fallen. Und deswegen haben wir uns auch sehr ernsthaft beschäftigt mit den Trachten. Und wir haben Trachten aus verschiedenen Regionen und die auch nebeneinander gestellt. Und zum Beispiel, wir fangen an mit Trachten von einem, also Schwarzwald-Trachten sehr ernsthaft. Die sehen aus wie japanische Kampf, also Samurai-Kostüm. Und wir enden am Ende mit, also wir haben in der Mitte dann sehr, sehr bunte Trachten. Und ja, es gibt eine sehr große es gibt auch Variante und also viele Variante von diesen Kostümen dort. Ja, ich kriege hier gerade Zeichen von der Technik. Wir stehen hier um so einen kleinen Cocktailtisch herum und jetzt muss ich mal nachfragen, was liegt jetzt an? Ja, okay. Ja, ich habe einfach noch das Zeichen bekommen, dass wir noch Zeit haben. Wie toll. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Das gehört ja auch dazu, zu einer Bar, dass man eigentlich Zeit haben muss. Die ganze Nacht. Ja, es geht aber nur bis Mitternacht. Um 19 Uhr hat es begonnen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade in diesem Jahr in den Konzerten, in den Kompositionen sozusagen diese verschiedenen Wirklichkeiten ziemlich direkt einfließen. Wenn man jetzt meinetwegen an Gordon Campbell denkt und gestern das Schlussstück mit diesen Filmszenen von Stine Anderson. Das heißt also, im Grunde genommen ist das ganz aktuell, was Sie hier machen, dass also E-Musiker geben, verleiben sich U-Musik-Anteile ein, die aber neu arrangiert, komponiert werden. Ich muss dazu sagen, ich glaube, was sich mittlerweile ändert, ist auch nicht, dass sich E-Musik U-Musik aneignet oder umgekehrt, sondern dass es einfach alles Musiker sind, die verschiedene Musik als Background haben und keinen Unterschied machen dazwischen und wo es diese Differenz einfach nicht gibt. Und für mich, ich würde auch sagen, also da kann man unterschiedlich weit gehen. Ich würde sagen, das ist einfach das ist dann eher eine Ebene von persönlichem Geschmack. So wie manche hier in dem Hotel wahrscheinlich sagen würden, oh, das ist ja grässlich und kitschig oder so. Und jemand anders sagt, ist aber ganz begeistert davon. Und ich will aber ganz bewusst in der Musik, und was interessiert mich auch generell bei der Arbeit, diese ästhetischen Unterschiede. Was passiert eigentlich, wenn man sich sowas wirklich aneignet? Also wenn man eben nicht das bewertet und sagt, okay, jetzt zum Beispiel die Flippers, die wirklich einen großen Einfluss auf diesen Abend hatten, die ich eigentlich sozusagen zu Hause oder in meiner Herkunft sagen würde, es ist so ganz schreckliche Musik und ganz schlimm und so weiter, aber wenn ich die dann irgendwie unter einem bestimmten Gesichtspunkt... Ich habe mir wirklich versucht, die anzuschauen und die Qualität da drin zu sehen. Und in diesem Versuch, sozusagen eben nicht so wertend heranzugehen, kommen diese Sachen automatisch zusammen. Das muss man überhaupt nicht forcieren. Sondern dann sieht man halt, so wenn man aus der Haustür geht, dann sieht man eben verschiedene Menschen nebeneinander und verschiedene Dinge nebeneinander. Und die ist, ja, da gibt's, und da haben wir versucht, einfach möglichst uns frei von sozusagen diesen ästhetischen und Geschmacksdiskursen zu machen, und uns wirklich nur dem Ort zu widmen und zu sagen, was, und natürlich in Verbindung mit uns. Das ist auch was sehr Persönliches, und aber zu versuchen, in unserem Sinne diesen Ort eben zu gestalten, dass man sich auch wohlfühlen kann. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe es als ein wertfreies Miteinander, was neue neue Ausdrucksformen auch und Darstellungsformen auch bringt. Jetzt habe ich noch mal eine ganz praktische Frage. Wie oft haben Sie sich denn für diesen Abend diese Lobby, dieses Atrium angesehen? Ich war gerade im Blick. Wir sind tatsächlich zweimal gekommen, einmal vor einem Jahr oder so. Oder Im Winter waren wir. Aber es war nicht so voll wie jetzt heute Abend. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es eher selten hier so voll. Das Hotel ist, glaube ich, generell ein eher Tagungskonferenzhotel. Also als wir jetzt geprobt haben, hat Rewe seine jungen Auszubildenden hier quasi gecoacht, sage ich mal. Genau, also solche Situationen hat man hier. Und dann kommen immer mal ein paar Busse an. Das hätte auch Edeka sein können. Ja, genau. Oder es kommen auch halt manchmal Busse an mit Leuten aus China oder so, die dann sich die Donauquelle anschauen oder so. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist das denn eigentlich in Ihrem Empfinden mehr Ihr Publikum oder mehr das des Hotels? Naja, wir sind hier bei den Musiktagen. Ich glaube, das Hotel ist eh komplett ausgebucht mit Menschen, die im Orchester spielen und so weiter. Deswegen kann man erstmal sagen, wahrscheinlich sind das hauptsächlich Musiktage-Gäste. Aber wir wissen, ich sag mal, wir waren tätig in Donaueschingen über die letzten Monate und haben ja viele Objekte auch hierher geholt, wie die Trachten und das Reh und... Ja, jetzt ist hier eine Aufbruchsstimmung. Der Komponist Michael Rauter rennt nämlich jetzt gerade zur Technik, zu dem großen... Das nächste Set wird vorbereitet und das ist wiederum ein Live-Set. Und mir bleibt eigentlich nur, mich zu bedanken bei Eleonore Dauché, der Regisseurin und ich sage jetzt auch mal Choreografin. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, dass Sie jetzt hier an den Tisch gekommen sind. Vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Bastian Zimmermann, dass er die Zeit gefunden hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man mitten im Event ist, so nenne ich das jetzt mal wertneutral, sich dann den Fragen zu stellen und so ein bisschen rausgerissen zu werden. Also deswegen vielen Dank. Wo wird die nächste Music for Hotel Bar sein? Tatsächlich wird im Mai, wird es im Rhein-Main-Gebiet, also Mai, Juni, die Termine stehen noch nicht genau fest, aber da wird es in Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden halt drei verschiedene Events geben wieder, wo das weitergeführt wird, mit neuen Künstlerinnen und Künstlern. Also jedes Mal ganz anders. Ja. Und hier sind wir in Donaueschingen. Ich danke Ihnen und werde mich jetzt noch mal zum Publikum wenden, und um mal zu fragen, wie denn eigentlich der Eindruck ist. Und dazu gehe ich mal mitten hinein in das Getümmel und werde gerade mal mir ein paar Opfer suchen. Und da habe ich auch schon zwei Damen gefunden. Sie sind gekommen vor einer Dreiviertelstunde, das habe ich gesehen. Wie gefällt es Ihnen? Ja, die Atmosphäre ist ganz trubelig. Die Damen, die vorher noch Musik gemacht haben, mit ihren Schwarzwaldhüten und bunten Leggings, bringen so ganz verschiedene Zeiten zusammen. Das ist so wie auch das ganze Ambiente hier, dieses großen Hotels in dieser mittelgroßen Stadt. Wie haben Sie das denn erlebt? Haben Sie es mehr so erlebt, jetzt muss ich da aber hinschauen und alles mitbekommen? Oder ist es mehr so ein Gefühl, ja, ich habe jetzt frei und jetzt bin ich in der Hotelbar? Ich bin neugierig, so ging es mir. Ich bin neugierig auf die Damen mit ihrem Bambi vorne dran und habe noch nicht genug. Der Tag war schon lang, aber es geht immer noch was rein. Und wie gefällt es Ihnen? Ja, spannend. Ich habe 20 Jahre in Donaueschingen gewohnt, war noch nie hier in diesem Hotel. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die Damen mit ihren Bollenhüten spielen noch mal eine Runde und dann schauen wir uns das auf jeden Fall hier noch mal an. Vielen Dank und viel Vergnügen hier. Und probieren Sie die Getränke. Es lohnt sich. Ja, ich gehe noch mal weiter. Jetzt muss ich natürlich noch mal eine männliche Stimme finden. Ich frage mal gerade hier am Tisch. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Ja, SWR 2. Wir berichten ja hier nein, wir senden vor allen Dingen Konzerte. Wo wir jetzt sind, das ist ja kein richtiges Konzert, aber es ist auch ein Konzert und es ist, wir sind in einer Hotelbar. Wie empfinden Sie diese ganz besondere Situation? Naja, bei den Musiktagen ist es ja schon fast normal, dass man in irgendwie nicht sehr konventionellen Konzerträumen unterwegs ist und Konzerte hört. Aber jetzt so in dem Ambiente habe ich noch nie ein Konzert gehört. Allerdings war ich jetzt auch sehr überrascht von dem Ambiente überhaupt. Wenn man hier reinkommt, ist das erstmal sehr opulent und nicht das, was man erwarten würde, wenn man jetzt irgendwie von Barmusik denkt. Dann denkt man ja irgendwie eher so an eine verruchte Whisky, Zigarren und Flügelmusik. Und dann ist hier stattdessen drei mit Bollenhut bekleidete Damen, jetzt leider nicht mehr da. Und diese super opulente Halle hier. Ja, insofern sehr unerwartet, aber für die Donaueschinger Musiktage ja eigentlich schon fast normal. Ja, ich danke Ihnen und viel Vergnügen noch. Ja, dieser Abend erdauert länger als Götterdämmerung von Richard Wagner, aber man ist hier entspannter, man kann hier entspannt sitzen, man kann hier entspannt stehen und es ist ein schönes Ambiente und zwar gerade deswegen aus meiner Sicht, hier brennen übrigens auch Kerzen, das ist also eine gewisse romantische Stimmung. Es ist sehr schön, auch gerade wegen der Musik und wegen der doch letzten Endes sehr unterschiedlichen Eindrücke, die man musikalisch und optisch mitnehmen kann. Und außerdem tun die Besucherinnen und Besucher der Donaueschinger Musiktage natürlich auch etwas in der Lebendigkeit. Stehen sie, glaube ich, einem aufgeregten anderen Theaterpublikum nicht nach. Ja, soweit hier aus dem Wyndham Garden Hotel in Donaueschingen am zweiten Tag der Donaueschinger Musiktage. Morgen geht es dann live ab 11 Uhr weiter mit dem ersten Konzert aus der Donauhalle, der ja noch recht neuen Donauhalle. Und wir werden hier noch ein bisschen ausharren und sowohl die Getränke als auch die Musik und die Darstellung genießen. Mein Name ist Burkhard Eckdorf und damit zurück nach Baden-Baden. Schönen Abend. Donaueschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Präsentiert von SWR 2. Zum Abschluss spielen wir hier in SWR 2 noch Musik, heute Abend mitgeschnitten im Wyndham Garden Hotel in Donaueschingen aus dem Projekt Music for Hotel Bars Donauparadies. Sie hören die drei Musikerinnen Clara Gervais, Kontrabass und Gesang, Sabrina Mahr, Schlagzeug und Gesang und Mischa Sjovic, Keyboard und Gesang. Thank you.